Mittwoch, 22:30 ist ganz klar die Zeit für unsere Filmkritiker. Heute ist das Anke Lewicke. Und wir erleben ja gerade einen großen Boom des französischen Kinos. Und deshalb haben Sie auch heute mal zwei französische Filme mitgebracht, die ab morgen in die Kinos kommen. Zwei beste Freunde haben sehr viele auch in Deutschland gesehen. Und die beiden, um die es heute geht, bin ich schon sehr gespannt. Der eine heißt Tomboy. Was ist das für ein Werk? Naja, ich meine, das verrät ja schon ein bisschen der Titel. Es geht hier um ein Mädchen, die ist so 10, 11 Jahre alt. Die ist gerade mit ihren Eltern umgezogen im Mehrfamilienhaus am Stadtrand. Und da ist so ein Waldgebiet drumherum. Und da lernt sie eben Freunde kennen neu. Und sie stellt sich allen mit Michael vor. Und so lernen wir sie auch eben kennen. Wir denken, das ist ein kleiner Junge. Und erst wenn sie dann nach Hause geht und ihre Mutter Laura ruft, wissen wir auf einmal, das ist eigentlich ein Mädchen. Und man muss sich den Film jetzt so ein bisschen vorstellen, wie ein Vorstadt-Thriller und ein Märchen. Ein Thriller, weil man eben die ganze Zeit Angst hat, dass das Mädchen entdeckt wird. Also sie spielt dann und dann muss sie mal auf Toilette. Und wie macht sie das natürlich? Also sie muss sich verstecken. Solche Geschichten. Oder wenn es dann zum Schwimmen geht, dann knetet sie sich eigentlich so einen kleinen Penis, damit nichts auffällt. Und dann ist es aber auch gleichzeitig ein Märchen, weil sich hier eben jemand neu erfinden darf. Und Märchen hat ja auch immer was zu tun mit Prüfungen, Abenteuern. Also da wird der Wald zur Wildnis. Und natürlich geht es um Mutproben, es geht um den ersten Kuss. Und was so schön an dem Film ist, ist eben diese Kamera, die immer so ganz komplizenhaft die Nähe zu ihrer Heldin oder zu ihrem Helden, wie man es jetzt auch will, sucht. Ist das nun also eine persönliche Geschichte, eine kleine Geschichte oder wird da auch etwas Gesellschaftliches erzählt? Also natürlich wird auch was Gesellschaftliches erzählt, wie die Kinder dann damit später umgehen. Das sagt natürlich auch viel darüber aus, wie Gesellschaft, die große Gesellschaft dann eben mit Tomboys, Transvestiten umgeht. Also ich finde ja immer, je persönlicher eine Geschichte eigentlich erzählt ist, je mehr man sich auf eine einzelne Biografie einlässt, desto mehr kann sich ja ein Film auch öffnen. Das tut er auf alle Fälle. Und ich meine, darüber schwebt eben die Frage der Identitätssuche, die uns ja alle beschäftigt. Wir würden ja alle gerne mal eine neue Haut schlüpfen. Und das ist ja auch immer interessant für das Kino, diese Transformation festzuhalten. Und diese junge französische Regisseurin, schon in ihrem ersten Film ging es darum, das spielte in so einer Wasserballett-Truppe und da haben sich zwei Mädchen ineinander verliebt. Also sie guckt sich eigentlich immer an in der Sexualität von jungen Menschen, welche Wege diese Sexualität so nehmen kann und gibt eben diesen Leuten dann einfach auch den Schutzraum, sich einfach auch auszuprobieren. Liebe, das Wort ist gefallen. Darum geht es natürlich am meisten im französischen Kino. Also haben wir jetzt auch einen Film, der heißt gleich mal Die Liebenden. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja, hier bekommen wir es mal mit einem Musical zu tun. Wenn die Helden und Heldinnen nicht mehr weiter wissen, suchen sie in sentimentalen Textzeilen Trost und Zuspruch. Und gleichzeitig ist es eine Mutter-Tochter-Geschichte. Also die Mutter hat so ein Faible für unmögliche Lieben und die gibt sie ihre Tochter weiter. Und Mutter und Tochter werden auch noch von Catherine Deneuve und Chiara Mastroianni gespielt. Die sind ja auch im wirklichen Leben Mutter-Tochter. Und wenn die Deneuve dann um ihre liebeskranke Tochter im Film so den Arm legt, dann ist das einfach eine echte Geste. Und die Handlung setzt in den 60er Jahren ein. Da wird die Mutterfigur noch von Ludivine Sagnier gespielt und sie ist eine Schuhverkäuferin. Aber so, um sich noch so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, geht sie eben auf den Strich. Aber das alles in aller Selbstverständlichkeit in den 60er Jahren war man eben freier. Davon erzählt der Film auch. Sie verliebt sich dann in einen ihrer Kunden, geht mit dem nach Prag. Aber aus dieser Liebe wird nichts. Sie geht mit der Tochter, die nun da ist, zurück nach Paris. Aber diese Liebe der Prager kommt auch immer und das wird so eine richtige L'amour-fou. Sie trifft sich bis ins hohe Alter eben immer wieder im Pariser Hotelzimmer mit diesem Mann. Ja, und diesen Hang für unmögliche Lieben hat sie, wie gesagt, ihrer Tochter weitergegeben. Die verliebt sich dann in einen schwulen Drummer aus New York und zusammen singen sie dann immer im Duett »Ich kann nicht leben, ohne dich zu lieben«. Nun ist das Musical ja eher ein populäres Genre. Ich erinnere mich, Catherine Deneuve singt ja nicht das erste Mal im Kino. Im vorigen Film, den ich gesehen habe, helfen Sie mir, Titel vergessen. Frauen singt sie auch. An Acht Frauen singt sie auch, genau. Aber in dem vorigen, wo sie in diesem Jogginganzug durch den Park joggt. Auch ein François-Ozon-Film. Genau, wunderbar. Und ist das nun hier reine Unterhaltung? Nee, und da können wir auch bei Catherine Deneuve bleiben. Sie hat ja ihre Karriere gestartet in einem Musical von Jacques Demy, Die Regenschirme von Cherbourg. Und wenn man so will, ist das der Begründer des ernsthaften Musicals in Frankreich. Also der es immer zusammengebracht hat, Magie und Realität, Melodram und Wahrhaftigkeit. Also die Regenschirme von Cherbourg spielte ja im Hintergrund vor dem Algerienkrieg. Es ging um Klassenunterschiede und hier kommt eben auch so ein bisschen Zeitgeschichte jetzt rein. Das Ganze spielt in Prag der 60er Jahre, also der Prager Frühling kommt mit rein und sowas. Und gleichzeitig ist es natürlich ein zutiefst französischer Film. Es geht eben um die Liebe und das französische Kino reflektiert ja gerne die Liebe. Und da geht das natürlich auch ganz gut in den Stilisierungen des Musicals, in den Refrains der Textzeilen kann man ja so bestimmte Themen und Motive wieder aufgreifen. Und hier geht es einfach darum, dass die Liebe sich eben ihre sehr eigenen Wege suchen kann. Und man muss diesen Wegen vielleicht ein bisschen einfach sich trauen, nachzugehen. Und das kann man tun, indem man sich diese beiden Filme anguckt, die ab morgen in die Kinos kommt, Die Liebenden und Tomboy. Vorgestellt hat sie unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Deutschlandradio Kultur.